Laut dem Bericht des südkoreanischen Senders CBS wurde am 29. August in Namsan von Seoul der Gedenkpark Platz des Gedenkens für die Opfer der Sexsklaverei angelegt, um die großen unmenschlichen Verbrechen Japans gegen die Koreanerinnen niemals zu vergessen und der Opfer der Sexsklaverei zu denken.